Samjotow war nicht da. Nikodim Fomitsch selbstverständlich auch nicht. »Ist niemand da?« fragte Raskolnikow, sich an den Schreiber am Pult wendend. »Mit den Ohren nicht zu hören, mit den Augen nicht zu sehen, so der russische Geist. Oder wie heißt es da im Märchen? Hab es vergessen. Meine Reverenz«, rief plötzlich eine bekannte Stimme. Raskolnikow zuckte zusammen. Vor ihm stand Leutnant Pulver. Er war plötzlich aus dem dritten Zimmer aufgetaucht. »Das ist das Schicksal«, dachte Raskolnikow. »Warum ist er hier?« »Zu uns? In welcher Angelegenheit?« rief Ilja Petrowitsch aus. Er war allem Anschein nach in ausgezeichneter und sogar ein wenig gehobener Stimmung. »Wenn Sie in einer geschäftlichen Angelegenheit kommen, so ist es dazu noch nicht zu spät. Ich bin zwar nur zufälligerweise hier, ich stehe aber zu Ihren Diensten. Ich muss gestehen, entschuldigen Sie, Raskolnikow.« »Ja, ja, Raskolnikow. Glauben Sie denn, dass ich Ihren Namen vergessen habe? Bitte halten Sie mich nicht für so einen. Rodionitsch, nicht wahr? So ist es doch richtig.« »Rodion Romanowitsch.« »Ja, Rodion Romanowitsch, das war's. Habe mich sogar mehrmals nach Ihnen erkundigt. Ich muss es Ihnen gestehen, ich war aufrichtig betrübt, dass wir damals mit Ihnen so... Man hat mir nachher alles erklärt. Ich erfuhr, dass Sie ein junger Literat und sogar Gelehrter und sozusagen die ersten Schritte... Oh mein Gott! Ja, wer von den Literaten und Gelehrten hat im Anfang nicht originelle Schritte getan? Ich und meine Frau, wir beide schätzen die Literatur sehr. Meine Frau sogar leidenschaftlich. Literatur und Kunst. Wenn einer nur ehrlich ist, alles Übrige ist durch Talent, Wissen, Verstand, Genie zu erwerben. Ein Hut. Nun, was bedeutet zum Beispiel ein Hut? Ein Hut ist ein Deckel. Ich kann ihn im besten Laden kaufen. Was aber unter dem Hute steckt und mit dem Hute bedeckt wird, das kann ich schon nicht mehr kaufen. Ich muss gestehen, ich wollte Sie sogar schon aufsuchen, Ihnen eine Erklärung geben. Aber ich dachte, dass Sie vielleicht... Jedoch, ich vergesse ganz und gar, Sie zu fragen... Brauchen Sie tatsächlich etwas von uns? Man sagte mir, Sie haben Besuch von Ihren Angehörigen. Ja, meine Mutter und Schwester. Ich hatte sogar die Ehre und das Glück, Ihrer Schwester zu begegnen. Eine gebildete und entzückende Dame. Ich muss gestehen, ich bedauerte sehr, dass wir damals beide so hitzig wurden. Ein Zufall. Und dass ich Sie damals infolge Ihrer Ohnmacht mit einem gewissen Blick ansah. Das hat sich doch sofort in glänzendster Weise aufgeklärt. Man ist halt abergläubisch und manchmal fanatisch. Ich begreife Ihre Entrüstung.